Übung 3a. Hören Sie die Wörter aus dem Englischen und sprechen Sie nach. Der Comic, die Comics. Die Diskothek, die Disco, die Discos. Das Picknick, die Picknicks. Das Camping. Der Hit, die Hits. Die Hitparade, die Hitparaden. Das Center, die Center. Die Fitness. Das Handy, die Handys. Joggen.